Kapitel 6, Übung B5. Hören und lesen Sie den Text. Billige Türkei, teures Frankreich. Der ADAC hat 8 beliebte Urlaubsländer in Europa getestet. Wo ist es am teuersten? Wo am billigsten? Und hier sind die Resultate. Das teuerste Urlaubsland ist Frankreich. Hier muss der Urlauber 40% mehr bezahlen als in der Türkei. Die Unterschiede sind sehr deutlich. Eine Tasse Kaffee am Strand von Alanya kostet 1,17 Euro. Eine Tasse Kaffee in Saint-Tropez kostet 3,48 Euro. Deutschland schneidet bei dem Test überraschend positiv ab. Zum Beispiel bezahlt man in Deutschland für ein Eis 58 Cent, in Frankreich 1,92 Euro. Italien und Spanien sind billiger als Frankreich. Aber es sind keine preiswerten Urlaubsländer mehr. Auch das junge Urlaubsland Slowenien ist teurer als Deutschland. Testsieger ist die Türkei. Dort bekommt der Urlauber mehr für sein Geld als in den anderen europäischen Testländern.